ist der Abend welcher Zeit meiner Gedankenlosigkeit. Ich decke dich mit Frieden zu, mir gibt keine Geschichte Ruhe. Du traust dem Frieden felsenfest und meine Tränen und meine Tränen und meine Tränen sind der Rest. Du kommst aus einer Nächtezeit meiner Vertrauensseligkeit. So wurde ich ungewöhnlich reich, wie nah war schon das engste Reich. Du traust dem Frieden felsenfest und meine Tränen. Und meine Tränen sind der Rest. Du bist nicht da für eine Zeit der letzten Aussichtslosigkeit. Du hast mein bestes Angesicht. Doch eines glaub ich einfach nicht, dass du dir alles nehmen lässt und dein Vertrauen ist der Rest.